Zum Tag der Sonne, dem 52. Jahrestag des historischen Besuchs des Präsidenten Kim Il-sung und des Genossen Kim Jong-il in Indonesien und dem 52. Jahrestag der Benennung der Kim Il-sung-ae wurde jüngst in Jakarta eine Ausstellung der Kim Il-sung-ae und der Bücher und Fotos der DVJK eröffnet. In der Ausstellungshalle waren die Fotos von Kim Il-sung und Kim Jong-un, die unvergänglichen klassischen Werke von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, die Bücher über Kim Il-sung-ae und Kim Jong-il-ae und die Fotos über die Erfolge des koreanischen Volkes beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates zu sehen. An der Eröffnungsfeier nahmen teil der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates der Partei der Avantgardisten Indonesiens und weitere Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in Indonesien, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK in Indonesien und seine Mitarbeiter.